Abschnitt 89 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi, übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechster Teil, 23. Dolly wollte sich schon hinlegen, als Anna im Nachtkleide zu ihr ins Zimmer trat. Im Laufe des Tages hatte Anna mehrmals dazu angesetzt, von den Dingen, die ihre Seele beschäftigten, zu reden, hatte aber jedes Mal nach einigen wenigen Worten wieder davon Abstand genommen. »Nachher, wenn wir miteinander allein sind, wollen wir über alles sprechen. Ich habe dir so viel mitzuteilen«, hatte sie gesagt. Jetzt waren sie nun miteinander allein, aber Anna wusste nicht, wovon sie reden sollte. Sie saß am Fenster, blickte Dolly an und durchmusterte in ihrem Gedächtnisse jenen ganzen Vorrat von vertraulicheren Gesprächsstoffen, der ihr vorher unerschöpflich erschienen war, und fand nichts Geeignetes. Es schien ihr in diesem Augenblick, als habe sie schon alles gesagt. »Nun, wie geht es denn, Kitty?« begann sie mit einem schweren Seufzer und blickte Dolly schuldbewusst an. »Sage mir die Wahrheit, Dolly, ist sie auch nicht böse auf mich?« »Ob sie böse auf dich ist?« »Nein«, antwortete Darja Alexandrowna lächelnd. »Aber sie hasst mich und verachtet mich?« »Oh nein, aber du weißt, verzeihen kann man so etwas nicht.« »Ja, ja«, sagte Anna, indem sie sich abwandte und durch das offene Fenster blickte. »Aber ich hatte keine Schuld.« »Und wer hatte Schuld? Was heißt dabei überhaupt Schuld? Konnte es denn anders kommen?« »Nun, wie denkst du darüber? Wäre es etwa möglich gewesen, dass du Stiva nicht geheiratet hättest?« »Das weiß ich wirklich nicht, aber eines möchte ich von dir wissen.« »Ja, ja, aber wir sind noch nicht mit Kitty fertig. Ist sie glücklich? Er soll ja ein guter Mensch sein.« »Gut ist zu wenig gesagt. Ich kenne keinen besseren Menschen.« »Ach, das freut mich außerordentlich. Gut ist zu wenig gesagt«, wiederholte sie. Dolly lächelte. »Aber nun erzähle mir von dir selbst«, sagte Dolly. »Wir haben so viel miteinander zu reden. Ich sprach heute auch schon mit...« Sie wusste nicht, wie sie ihn nennen sollte. Es widerstrebte ihr, ihn den Grafen, und es widerstrebte ihr, ihn Alexei Kirillowitsch zu nennen. »Mit Alexei«, half Anna ihr ein. »Ich weiß, was ihr miteinander gesprochen habt, aber ich wollte dich geradezu fragen, was denkst du von mir und von meinem Leben?« »Wie kann ich das so plötzlich sagen? Ich weiß es wirklich nicht.« »Nein, nein, sage es mir doch. Du siehst ja nun, wie ich lebe. Aber vergiss nicht, dass du uns im Sommer siehst, wo du zu Besuch gekommen bist und wir auch sonst Gäste haben. Aber als wir zu Frühlingsanfang herkamen, da haben wir ganz einsam gelebt und wir werden auch später wieder ganz einsam leben und etwas Besseres wünsche ich mir gar nicht. Aber stelle dir vor, dass ich ganz allein, ohne ihn hier leben werde. Ganz allein. Und das wird geschehen. Ich sehe das aus vielen Anzeichen, dass das häufig vorkommen wird und dass er die Hälfte der Zeit außerhalb des Hauses zubringen wird.« Sie stand auf und setzte sich näher an Dolly heran. »Selbstverständlich«, sie ließ Dolly, die etwas erwidern wollte, nicht zu Wort kommen, »selbstverständlich werde ich ihn nicht mit Gewalt zurückhalten. Das tue ich auch jetzt nicht. In nächster Zeit findet ein Rennen statt. Dabei laufen auch Pferde von ihm. Er wird hinfahren. Ich freue mich darüber sehr, aber denke nun dabei auch einmal an mich. Stelle dir meine Lage vor.« »Aber was hat es für Zweck, davon zu reden?« Sie lächelte. »Also, worüber hat er denn mit dir gesprochen?« »Er sprach mit mir über einen Punkt, über den ich auch aus eigenem Antriebe mit dir reden wollte, und es wird mir nicht leicht, seinen Wunsch bei dir zu befürworten. Er sprach darüber, ob denn keine Möglichkeit sei, ob sich nicht etwa machen ließe.« Darja Alexandrowna stockte. »Deine Lage zu ändern, zu verbessern. Du weißt, wie ich darüber denke. Aber dennoch solltest du ihn, wenn es möglich ist, heiraten.« »Also eine Scheidung«, erwiderte Anna. »Weißt du wohl, dass die einzige Frau, die mich in Petersburg besucht hat, Betsy Tverskaya war? Du kennst sie ja wohl. Au fond, c'est la femme la plus dépravée qui existe. Sie hat ein Verhältnis mit Tuschkewitsch gehabt und ihren Mann auf die schändlichste Weise betrogen, und diese Frau hat mir zu verstehen gegeben, dass sie mich nicht kennen will, solange meine Lage ungeregelt ist. Glaube ja nicht, dass ich dich mit ihr auf gleiche Stufe stelle. Ich kenne dich, mein Herz. Aber es fiel mir unwillkürlich ein. Nun also, was hat er zu dir gesagt?« fragte sie noch einmal. »Er hat mir gesagt, er leide für seine eigene Person schwer darunter, und nicht weniger Schmerz bereite ihm dein Kummer. Vielleicht sagst du, dass das Selbstsucht ist, aber es ist eine so erlaubte, edle Selbstsucht. Er möchte vor allen Dingen seine Tochter ehelich machen. Er möchte dein Gatte sein und ein Recht auf dich haben.« »Welche Frau, welche Sklavin kann in dem Grade Sklavin sein, wie ich es in meiner Lage bin?« unterbrach Anna sie finster. »Die Hauptsache ist ihm aber doch, die Hauptsache ist ihm, dass deine Leiden ein Ende nehmen möchten.« »Das ist unmöglich. Nun, und was weiter?« »Nun, etwas durchaus Ordnungsmäßiges. Er möchte, dass eure Kinder den richtigen Namen haben.« »Was für Kinder?« versetzte Anna, indem sie die Augen zusammenkniff und es vermied, Dolly anzusehen. »Annie und die künftigen.« »In der Hinsicht kann er ganz beruhigt sein. Ich werde keine weiteren Kinder bekommen.« »Wie kannst du das sagen, dass du keine mehr bekommen wirst?« »Ich werde keine mehr bekommen, weil ich es nicht will.« Und trotz all ihrer Aufregung musste Anna lächeln, als sie den unverhohlenen Ausdruck von Neugier, Erstaunen und Schrecken auf Dollys Gesicht wahrnahm. »Der Arzt hat mir nach meiner Krankheit gesagt.« »Nicht möglich«, rief Dolly mit weit geöffneten Augen. Für sie war dies eine jener Enthüllungen, aus denen sich so gewaltige Folgerungen und Schlüsse ergeben, dass man im ersten Augenblick nur die Empfindung hat, man könne nicht gleich alles mit seinen Gedanken umfassen, werde aber darüber noch viel, viel nachzudenken haben. Diese Enthüllung, durch die ihr auf einmal klar wurde, was ihr bisher unverständlich gewesen war, wie es nämlich zuging, dass in so vielen Familien nur ein oder zwei Kinder vorhanden waren, diese Enthüllung erweckte in ihr eine solche Menge von Gedanken, Vorstellungen und widerstreitenden Empfindungen, dass sie nicht imstande war, etwas zu sagen und nur mit weit geöffneten Augen Anna erstaunt anblickte. Das war ja eben das, was sie sich in ihren Träumereien ausgemalt hatte. Aber jetzt, wo sie erfuhr, dass so etwas möglich sei, erschrak sie heftig. Sie fühlte, dass dies denn doch eine allzu einfache Lösung einer so verwickelten Frage sei. »Ist das nicht Unrecht?« fragte sie nur, nachdem sie eine Weile geschwiegen hatte. »Wieso? Überlege doch nur. Ich habe die Wahl zwischen zwei Dingen. Entweder schwanger, das heißt, krank zu sein, oder die Freundin und Genossin meines Mannes zu sein, der doch eben ein Mann ist«, sagte Anna in absichtlich oberflächlichem, leichtfertigem Tone. Nun ja«, antwortete Darja Alexandrowna. Jetzt, wo sie dieselben Gründe, die sie sich selbst vorgeführt hatte, aus Annas Munde hörte, fand sie sie nicht mehr so beweiskräftig, wie sie sie früher gefunden hatte. »Für dich und andere«, sagte Anna, wie wenn sie ihre Gedanken erriete, »kann es noch ein Bedenken geben. Aber für mich? Überlege doch, ich bin nicht seine Ehefrau. Er liebt mich eben nur so lange, wie er mich liebt. Nun also, womit kann ich mir seine Liebe erhalten? Doch nur hiermit.« Sie streckte ihre weißen Arme vor ihrem Leib aus. Mit großer Geschwindigkeit, wie das in Augenblicken starker Aufregung nicht selten ist, drängten sich Gedanken und Erinnerungen in Darja Alexandrownas Kopfe. »Ich«, dachte sie, »habe Stiva nicht an mich fesseln können. Er ging von mir weg zu anderen, und jene erste, um derentwillen er mir untreu wurde, vermochte ihn dadurch, dass sie immer schön und heiter war, auch nicht festzuhalten. Er verließ sie und nahm eine andere. Sollte Anna wirklich imstande sein, den Grafen Wronski dadurch an sich zu fesseln und dauernd festzuhalten? Wenn sein Sinn auf dergleichen gerichtet ist, so wird er schon Frauen mit noch reizenderem Aussehen und mit noch muntererem Wesen finden. Und wie weiß und schön auch ihre nackten Arme sein mögen, wie reizvoll ihre ganze üppige Gestalt, ihr erglühendes Gesicht, das aus diesem schwarzen Haarwuchs herausschaut, er wird immer noch etwas Besseres finden, wie mein abscheulicher, armer, lieber Mann immer sucht und findet. Dolly antwortete nicht und seufzte nur. Anna bemerkte diesen Seufzer, in dem zum Ausdruck kam, dass Dolly anderer Ansicht war, und fuhr fort. Sie meinte, noch so starke Gründe in Vorrat zu haben, dass ich darauf nichts würde antworten lassen. »Du sagst, das sei nicht recht gehandelt, aber man muss das ruhig erwägen«, fuhr sie fort. »Du vergisst meine Lage. Wie kann ich mir Kinder wünschen? Ich rede nicht von den körperlichen Leiden, die fürchte ich nicht, aber sage selbst, was würden meine Kinder sein? Unglückliche Wesen, die einen fremden Namen tragen müssten. Ihre Geburt würde sie von vornherein in die Zwangslage versetzen, sich ihrer Mutter, ihres Vaters und ihrer Geburt zu schämen. Aber eben deswegen ist ja die Scheidung notwendig.« Jedoch Anna hörte nicht auf das, was Dolly sagte. Ihr lag daran, all die Gründe vorzutragen, mit denen sie sich selbst so oft überzeugt hatte. »Wozu ist mir denn der Verstand gegeben, wenn ich ihn nicht dazu benutze, die Erzeugung unglücklicher Wesen zu verhüten?« Sie blickte Dolly an, fuhr aber, ohne eine Antwort abzuwarten, fort. »Ich würde mich stets diesen unglücklichen Kindern gegenüber schuldig fühlen«, sagte sie. »Wenn sie nicht da sind, so sind sie wenigstens nicht unglücklich. Wenn sie aber lebten und unglücklich wären, so würde ich allein daran schuld sein.« Das waren dieselben Gründe, die Darja Alexandrowna sich selbst vorgeführt hatte. Aber jetzt hörte sie sie an, ohne sie eigentlich zu verstehen. »Wie kann man sich denn solchen Wesen gegenüber, die noch gar nicht leben, schon im Voraus schuldig fühlen?« dachte sie, und auf einmal kam ihr der Gedanke, könnte es wohl unter irgendwelchen Umständen für ihren Liebling Grigori besser sein, wenn er gar nicht geboren wäre? Aber diese Frage erschien ihr so seltsam und sinnlos, dass sie mit dem Kopf schüttelte, um diesen Wirrwarr umherwirbelnder, toller Gedanken zu verscheuchen. »Nein, ich weiß nicht. Das ist doch nicht recht gehandelt«, sagte sie nur, mit einem Ausdruck von Widerwillen auf dem Gesicht. »Ja, aber vergiss nicht, wer du bist und wer ich bin.« Und außerdem, fügte Anna hinzu, als ob sie sich trotz der Menge ihrer Gründe und der Armseligkeit von Dollys Gegengründen dennoch dessen bewusst wäre, dass das nicht recht gehandelt sei, »vergiss nicht die Hauptsache, nämlich, dass ich mich in ganz anderer Lage befinde als du. Bei dir handelt es sich darum, ob du einen Grund hast zu wünschen, dass du keine Kinder mehr bekommst. Aber bei mir handelt es sich darum, ob ich einen Grund habe zu wünschen, dass ich noch welche bekomme. Und das ist ein großer Unterschied. Du verstehst wohl, dass ich das in meiner Lage nicht wünschen kann.« Darja Alexandrowna erwiderte nichts. Sie wurde sich auf einmal dessen bewusst, dass sie Anna schon so fern stand, dass sie sich über manche Fragen nie mehr einigen konnten und es das Beste war, nicht davon zu reden. 24. »Umso mehr ist es nötig, dass du deine Lage in Ordnung bringst, wenn es möglich ist«, sagte Dolly. »Ja, wenn es möglich ist«, versetzte Anna auf einmal in ganz anderem, stillem und traurigem Tone. »Ist denn eine Scheidung nicht möglich? Es ist mir doch gesagt worden, dass dein Mann damit einverstanden ist.« »Dolly, ich möchte nicht gern davon reden.« »Nun, dann wollen wir es lassen«, beeilte sich Darja Alexandrowna zu erwidern, da sie einen schmerzlichen Zug in Annas Gesicht bemerkte. Ich finde nur, dass du alles zu trübe ansiehst.« »Ich? Ganz und gar nicht. Ich bin sehr heiter und zufrieden. Du hast ja gesehen. Je fais des passions. Weslowski...« »Ja, die Wahrheit zu sagen, Weslowskis Ton hat mir nicht gefallen«, sagte Darja Alexandrowna, in dem Wunsch, das Gespräch auf einen anderen Gegenstand zu bringen. »Ach, da ist gar nichts dabei. Das dient nur dazu, Alexei ein wenig zu kitzeln. Weiter nichts. Dieser Weslowski ist ja noch ein Junge und ich habe ihn ganz in Händen. Du verstehst? Ich lenke ihn, wie ich will. Es ist gerade, als wenn ich mit deinem Grigori spiele.« »Dolly«, sie ging plötzlich zu etwas anderem über, »du sagst, ich sähe alles zu trübe an. Aber du kannst das nicht verstehen. Es ist entsetzlich. Ich bemühe mich, überhaupt nicht zu sehen.« »Aber das ist doch nötig, möchte ich meinen. Du musst alles tun, was irgend möglich ist.« »Aber was ist denn möglich? Nichts ist möglich. Du sagst, ich solle Alexei heiraten und meinst, dass ich das nicht hinreichend überlege.« »Ich überlege das nicht hinreichend«, sagte sie bitter, und eine Röte überzog ihr Gesicht. Sie stand auf, drückte die Brust hervor, seufzte schwer und begann mit ihrem leichten Gang im Zimmer auf und ab zu gehen, mitunter stehen bleibend. »Ich überlege das nicht hinreichend. Es vergeht kein Tag, keine Stunde, wo ich das nicht überlege und wo ich mir nicht selbst Vorwürfe deswegen mache, dass ich es überlege. Denn dieser Gedanke kann mich wahnsinnig machen, wahnsinnig machen«, wiederholte sie. »Wenn ich darüber nachdenke, kann ich nicht mehr ohne Morphium einschlafen. Aber schön, wir wollen einmal in aller Ruhe darüber reden. Ihr sagt zu mir, Scheidung. Erstens wird er sie mir nicht gewähren. Er steht jetzt unter dem Einflusse der Gräfin Lydia Iwanowna.« Darja Alexandrowna saß gerade aufgerichtet auf einem Stuhl und folgte, den Kopf hin und her wendend, mit mitleidigen Blicken der auf- und abgehenden Anna. »Du solltest es aber doch versuchen«, sagte sie leise. »Sagen wir also, ich versuche es. Was bedeutet das?« Anna sprach damit offenbar einen Gedanken aus, den sie schon tausendmal durchdacht hatte und auswendig konnte. »Das bedeutet, dass ich, die ich ihn hasse und mich dabei doch vor ihm schuldig bekenne, die Demütigung auf mich nehme, an ihn zu schreiben. Nun sagen wir, ich gewinne es über mich und tue es. Entweder erhalte ich dann eine kränkende Antwort oder seine Einwilligung. Gut, ich habe also seine Einwilligung erhalten.« Anna befand sich in diesem Augenblick am fernsten Ende des Zimmers, war dort stehen geblieben und nahm irgendetwas mit dem Fenstervorhang vor. »Ich erhalte seine Einwilligung.« »Und mein Sohn? Den werden Sie mir ja sicherlich nicht überlassen. Der wird bei seinem Vater, den ich verlassen habe, aufwachsen und wird mich verachten lernen. Mach dir das nur klar, dass ich zwei Menschen liebe. Ich glaube, beide gleich stark, aber beide mehr als mich selbst. Meinen kleinen Sergei und Alexei.« Sie kam aus der Ecke nach der Mitte des Zimmers und blieb vor Dolly stehen, die Hände gegen die Brust gedrückt. In dem weißen Nachtkleide erschien ihre Gestalt auffallend groß und breit. Sie beugte den Kopf hinab und blickte mit den glänzenden, feuchten Augen unter den Brauen hervor auf die kleine, hagere Dolly, die in ihrer gestopften Nachtjacke und der Nachthaube einen kümmerlichen Anblick bot und vor Aufregung am ganzen Leibe zitterte. »Nur diese beiden Wesen liebe ich, und das eine von ihnen schließt das andere aus. Ich kann sie beide nicht vereinigen, und gerade das, nur das ist es, was ich brauche. Aber wenn mir das nicht zuteil wird, dann ist mir alles gleich, alles ganz gleich. Irgendwie wird es ja ein Ende nehmen, und darum kann und mag ich nicht darüber reden. Also tadle und verdamme mich deswegen nicht. Du mit deiner reinen Seele vermagst nicht all das zu verstehen, worunter ich leide.« Sie trat zu Dolly heran, setzte sich neben sie, ergriff ihre Hand und blickte ihr mit schuldbewusster Miene ins Gesicht. »Was denkst du? Wie denkst du über mich?« Verachte mich nicht. Ich verdiene keine Verachtung. Ich bin eben eine Unglückliche. Wenn jemand unglücklich ist, so bin ich es, sagte sie, wandte sich von ihr ab und brach in Tränen aus. Als Dolly allein geblieben war, betete sie und legte sich zu Bett. Sie hatte Anna von ganzem Herzen bemitleidet, während sie miteinander gesprochen hatten. Aber jetzt konnte sie sich nicht dazu zwingen, an sie zu denken. Die Erinnerungen an ihr Heim und an ihre Kinder tauchten mit einem ganz besonderen, ihr neuen Reize, mit einer Art von neuem Glanze vor ihrem geistigen Blick auf. Diese, ihre Welt, erschien ihr jetzt so wertvoll und lockend, dass sie um keinen Preis noch einen weiteren Tag fern von ihr verleben mochte und den Entschluss fasste, morgen unter allen Umständen wieder abzufahren. Unterdessen nahm Anna, als sie in ihr Zimmer zurückgekehrt war, ein kleines Glas mit Wasser und träufelte einige Tropfen einer Arznei hinein, dessen Hauptbestandteil Morphium war. Nachdem sie es ausgetrunken und ein Weilchen regungslos dagesessen hatte, ging sie in beruhigter, heiterer Stimmung ins Schlafzimmer. Als sie dort eintrat, blickte Wronski sie aufmerksam an. Er suchte auf ihrem Gesicht die Spuren der Unterredung, die sie, wie er wusste, mit Dolly gehabt haben musste, da sie ja so lange in deren Zimmer geblieben war. Aber in ihrem Gesicht, das die innere Erregung zu verhalten und zu verbergen verstand, fand er nichts als die trotz der Gewöhnung ihn immer noch fesselnde Schönheit und das Bewusstsein dieser Schönheit und den Wunsch, dass diese auf ihn wirken möge. Er wollte nicht nach dem Gegenstand des Gesprächs fragen, hoffte aber, dass sie von selbst etwas darüber sagen werde. Aber sie sagte nur: »Ich freue mich recht, dass Dolly dir gefallen hat. Das hat sie doch, nicht wahr?« »Ich kenne sie ja schon lange. Sie ist, glaube ich, eine sehr gute, brave Frau, nur außergewöhnlich bieder. Aber ich habe mich doch über ihren Besuch gefreut.« Er ergriff Annas Hand und blickte ihr fragend in die Augen. Sie fasste diesen Blick anders auf und lächelte ihm zu. Am anderen Morgen machte sich Darja Alexandrowna trotz der Bitten des Gastgebers und der Gastgeberin zur Abreise fertig. Lewins Kutscher in seinem nicht mehr neuen Rock und mit seinem etwas fuhrmannsmäßigen Hut fuhr mit seinen Pferden, die in der Farbe nicht zueinander passten, und mit der Kutsche, deren Kotflügel ausgeflickt waren, finster und entschlossen in der überdachten, mit Sand bestreuten Anfahrt vor. Der Abschied von der Prinzessin Varvara und den Herren hatte für Darja Alexandrowna etwas Peinliches. Bei einem nur eintägigen Zusammensein war es sowohl ihr selbst wie auch ihren Gastgebern klar geworden, dass sie nicht in diesen Kreis passte und es das Beste war, sich zu trennen. Anna war die Einzige, die Betrübnis empfand. Sie wusste, dass jetzt, nach Dollys Abreise, niemand mehr in ihrer Seele die Gefühle aufstören werde, die in ihr bei diesem Wiedersehen wieder erregt worden waren. Die Reizung dieser Gefühle hatte ihr Schmerz bereitet, aber dennoch wusste sie, dass dies der beste Teil ihrer Seele war und dass dieser Teil ihrer Seele bei dem Leben, das sie führte, schnell verkümmern werde. Als Darja Alexandrowna in ihrem Wagen wieder das freie Feld erreicht hatte, empfand sie ein angenehmes Gefühl der Erleichterung und sie hatte schon Lust, ihre Leute zu fragen, wie es ihnen bei Wronski gefallen habe, als der Kutscher Philipp von selbst zu reden begann. »Reich sind sie schon, aber Hafer haben sie uns nur 3 Maß gegeben. Ehe die Hähne krähten, hatten die Pferde ihn bis auf das letzte Korn aufgefressen. Was sind denn auch 3 Maß?« »Das ist nur so ein kleiner Imbiss, und jetzt kostet der Hafer doch sogar bei den Herbergswirten nur 45 Kopeken. Bei uns, da kann man sicher sein, da bekommen die fremden Pferde so viel, wie sie nur fressen mögen.« »Ein geiziger Herr«, bestätigte der Gutsschreiber. »Nun, und Ihre Pferde, haben die dir gefallen?«, fragte Dolly. »Die Pferde sind gut, das muss ihnen der Neid lassen. Und auch das Essen war gut. Aber das Ganze kam mir gar nicht so recht frisch und lustig vor, Darja Alexandrowna. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gefunden haben«, sagte er, indem er sein hübsches, gutmütiges Gesicht zu ihr zurückwandte. »Ja, Ich habe es auch gefunden. Nun, wie ist's? Kommen wir zum Abend nach Hause? Wir müssen schon hinkommen. Zu Hause angekommen, fand Darja Alexandrowna alle in bestem Wohlsein vor, und sie erschienen ihr ganz besonders nett und liebenswürdig. Mit großer Lebhaftigkeit erzählte sie von ihrer Fahrt und wie freundlich sie aufgenommen sei und von dem Luxus und guten Geschmack, der bei Wronskis herrsche, und von ihren Vergnügungen und erlaubte niemandem, ein Wort gegen die beiden zu sagen. »Man muss Anna und Wronski kennen. Ich habe ihn jetzt besser kennengelernt, um beurteilen zu können, wie lieb, wie rührend gut sie sind«, sagte sie, »und zwar jetzt vollkommen aufrichtig. Jenes unbestimmte Gefühl der Missbilligung und Unbehaglichkeit, das sie dort empfunden hatte, war ihr ganz aus dem Gedächtnis entschwunden.« 25. Wronski und Anna verlebten den ganzen Sommer und noch einen Teil des Herbstes auf dem Lande, immer in den gleichen Verhältnissen und ohne irgendwelche Schritte zur Herbeiführung der Scheidung zu tun. Sie waren übereingekommen, nirgends hinzureisen, aber je länger sie allein lebten, besonders im Herbste und nach der Abreise der Gäste, umso mehr fühlten sie beide, dass sie dieses Leben auf die Dauer nicht aushalten konnten und dass darin eine Änderung stattfinden müsse. Ihr Leben war scheinbar von der Art, dass man sich ein besseres gar nicht denken konnte. Sie lebten im Überfluss, sie waren gesund, sie hatten ein Kind und beide hatten sie ihre Beschäftigung. Anna verwandte, auch wenn keine Gäste da waren, dennoch ebenso viel Sorgfalt auf ihr Äußeres. Auch beschäftigte sie sich sehr viel mit Büchern. Sie las sowohl Romane wie ernste Bücher, die gerade Mode waren. Sie ließ sich alle die Bücher kommen, die in den von ihr gehaltenen ausländischen Zeitungen und Zeitschriften lobend erwähnt wurden, und las sie mit jener Aufmerksamkeit, die man nur in der Einsamkeit aufzubringen pflegt. Außerdem studierte sie die Gegenstände, mit denen sich Wronski beschäftigte, aus Büchern und Fachzeitschriften, so dass er sich oft in Fragen der Landwirtschaft und des Bauwesens, mitunter sogar in Fragen der Pferdezucht und des Sportes, geradezu an sie wandte. Er war erstaunt über ihre Kenntnisse und über ihr Gedächtnis. Anfangs bezweifelte er ihre Angaben manchmal und wünschte deren Bestätigung durch Druckschriften. Aber sie fand dann immer beim Nachschlagen in den Büchern dasselbe, was sie ihm auf seine Fragen als Auskunft gegeben hatte, und konnte es ihm nachweisen. Auch für die Einrichtung des Krankenhauses erwärmte sie sich. Sie half nicht nur, sondern richtete auch vieles selbstständig ein und hatte dabei manche eigenen Gedanken. Aber ihre Hauptsorge blieb doch immer sie selbst. Die Überlegung, wie weit sie Wronskis Liebe besitze und wie sie ihn für all das entschädigen könne, was er um ihretwillen aufgegeben habe. Wronski wusste diesen ihren Wunsch, der ihr einziger Lebenszweck geworden war, in seinem Werte zu würdigen, den Wunsch, ihm nicht nur zu gefallen, sondern ihm auch zu dienen. Aber zugleich fühlte er sich auch durch das Liebesnetz, in das sie ihn zu verstricken suchte, belästigt. Je häufiger er sich im Laufe der Zeit durch dieses Netz behindert fühlte, umso stärker wurde bei ihm das Verlangen, nicht eigentlich sich davon loszumachen, aber doch zu versuchen, ob dadurch auch nicht seine Freiheit beeinträchtigt werde. Wäre nicht in ihm dieses immer wachsende Verlangen gewesen, frei zu sein, nicht jedes Mal erst eine Szene durchmachen zu müssen, wenn er zu den Versammlungen oder zum Rennen nach der Stadt fahren musste, so würde Wronski mit seinem Leben vollständig zufrieden gewesen sein. Die Rolle, die er sich ausgesucht hatte, die Rolle des reichen Grundbesitzers, also eines Angehörigen jenes Standes, von dem er meinte, dass er den eigentlichen Kern der russischen Aristokratie bilden müsse, diese Rolle entsprach nicht nur völlig seinem Geschmack, sondern gewährte ihm jetzt, nachdem er ein halbes Jahr so gelebt hatte, auch eine ständig zunehmende Befriedigung. Und seine Arbeit, die ihn immer mehr beschäftigte und erfreute, hatte vortrefflichen Erfolg. Trotz der gewaltigen Ausgaben, die das Krankenhaus und die Maschinen und die Kühe, die er sich aus der Schweiz hatte kommen lassen, und viele andere Dinge verursachten, sah er deutlich, dass er sein Vermögen nicht verminderte, sondern vermehrte. Wo es sich um Einnahmen handelte, beim Verkauf von Holz, Getreide, Wolle, beim Verpachten von Land, da war Wronski hart wie Stein und verstand es, seinen Preis zu behaupten. In den Hauptfragen des Wirtschaftsbetriebes hielt er sich sowohl bei diesem Gute wie bei seinen anderen Gütern an die einfachsten, mit möglichst geringem Wagnis verbundenen Wirtschaftsweisen und zeigte sich in den wirtschaftlichen Einzelheiten im höchsten Grade berechnend und sparsam. Trotz aller Schlauheit und Gewandtheit seines deutschen Verwalters, der ihn zu Ankäufen veranlassen wollte und dabei jeden Kostenanschlag so aufstellte, dass man zunächst eine sehr große Summe für erforderlich halten musste und erst nach näherer Prüfung merkte, es lasse sich doch billiger einrichten und ein sofortiger Gewinn erzielen, ließ sich Wronski durch ihn nicht beeinflussen. Er hörte an, was der Verwalter vorbrachte, stellte eingehende Fragen und stimmte ihm nur dann zu, wenn das, was sie kommen lassen oder einrichten wollten, etwas wirklich Neues und in Russland noch Unbekanntes war, was Aufsehen erregen konnte. Überdies entschloss er sich zu größeren Ausgaben nur dann, wenn er Geld flüssig hatte, erkundigte sich vor solchen Ausgaben über alle Einzelheiten und bestand darauf, dass er für sein Geld dann auch wirklich nur das Allerbeste bekam. Daher war klar, dass bei der Art, wie er die Sache betrieb, sein Vermögen nicht abnehmen konnte, sondern wachsen musste. Im Oktober sollten die Adelswahlen im Gouvernement Kaschin abgehalten werden, wo die Güter Wronskis, Swijaschskis, Kosnüschews, Ablonskis und ein kleiner Teil des Besitztums Lewins lagen. Diese Wahlen zogen wegen vieler Umstände und wegen der daran beteiligten Persönlichkeiten die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Es wurde von ihnen viel gesprochen und man traf dazu mancherlei Vorbereitungen. Eingesessene des Gouvernements, die in Moskau, in Petersburg und im Auslande wohnten und sich sonst nie an den Wahlen beteiligt hatten, kamen diesmal herbeigereist. Wronski hatte schon lange vorher Swijaschski das Versprechen gegeben, zu den Wahlen zu fahren. Vor den Wahlen kam Swijaschski, der überhaupt häufig in Wosdwischenskoje zu Besuch war, zu Wronski, um ihn abzuholen. Am Tage vorher wäre es zwischen Wronski und Anna wegen dieser beabsichtigten Reise beinahe zu einem Streite gekommen. Es war der langweiligste, verdrießlichste Teil der Herbstzeit auf dem Lande, und so erklärte denn Wronski auf einen Kampf gefasst, ihr in einem strengen, kalten Tone, wie er ihn noch nie vorher Anna gegenüber angewendet hatte, dass er am nächsten Tage abreisen werde. Aber zu seiner Verwunderung nahm Anna diese Nachricht sehr ruhig auf und fragte nur, wann er zurückkommen werde. Er blickte sie forschend an, da ihm ihre Ruhe unverständlich war. Sie erwiderte seinen Blick mit einem Lächeln. Er kannte an ihr diese Fähigkeit, sich in ihr Inneres zurückzuziehen, und wusste, dass sie das nur dann tat, wenn sie sich im Stillen zu etwas entschlossen hatte und ihm ihre Pläne nicht mitteilen wollte. Er fürchtete, dass es auch diesmal so wäre. Aber es lag ihm so sehr daran, einer Szene zu entgehen, dass er sich stellte, als sei er davon überzeugt, dass sie die Sache verständig auffasse, und zum Teil glaubte er das, was er wünschte, auch wirklich. »Du wirst dich hoffentlich nicht langweilen.« »Ich hoffe, nein«, erwiderte Anna. »Ich habe gestern eine Kiste Bücher von Gautier bekommen. Nein, ich werde mich schon nicht langweilen.« »Wenn sie diesen Ton annehmen will, nun umso besser«, dachte er. »Sonst wäre es ja doch immer wieder die alte Leier.« So reiste er denn, ohne sie zu einer offenen Aussprache veranlasst zu haben, zu den Wahlen. Es war dies, seit sie einander näher kannten, das erste Mal, dass er sich von ihr trennte, ohne sich vollständig mit ihr ausgesprochen zu haben. Einerseits beunruhigte ihn dies, andererseits fand er, dass es so schließlich doch besser sei. Die ersten Male wird sie so wie diesmal die Empfindung haben, dass es zwischen uns an Klarheit und Offenheit fehlt. Aber nachher wird sie sich schon daran gewöhnen. Jedenfalls kann ich alles um ihretwillen aufgeben, alles. »Aber nicht meine männliche Unabhängigkeit«, dachte er. Ende von Abschnitt 89. Gelesen von Eva K.